Wälder, Weser und Rhein. Eichen und Felder, die Familie allein. Es war lange her, als sie dich nahmen. Ein kleiner Junge mit neuem Namen. Am Tiber der Schein aufrecht erhalten, bist du dein gelebt, hast den Kampf gelernt, den Schild angelegt. Durch Luther bekannt. Du bist der Beweis bis in unsere Zeit. Trotz fremder Doktrin für Germania bereit. Jahre später kehrst du wieder zurück. Das Land zerfällt Stück für Stück. Als Soldat für Rom die Treue geschworen. Doch zu Hause hast du fast alles verloren. Arminius hat der Feind dich genannt. Durch Luther bekannt. Du bist der Beweis bis später durch Luther bekannt. Du bist der Beweis bis in unsere Zeit. Trotz fremder Doktrin für Germanien.